بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله صلى الله عليه وسلم الله زيجن هاي محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Heute, liebe Geschwister, machen wir weiter, inshallah ta'ala, mit der ersten Stufe der Religion, Ad-Din. Wir haben gesagt, es gibt drei Stufen, der Islam, der Iman und der Ihsan. Und heute machen wir inshallah ta'ala die erste Stufe zu Ende, und zwar geht es um den Islam. Ich lese zuerst einmal das vor, was wir heute vorhaben, inshallah ta'ala durchzunehmen. Es geht weiter mit dem Satz, der Beweis für das Bezeugnis, dass der Beweis für das Bezeugnis, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist, ist die Aussage des Erhabenen: Zu euch ist nunmehr ein Gesandter von euch selbst gekommen. Es geht also um die Shahada, nachdem wir zuerst über die Shahada La ilaha illallah gesprochen haben. Und das letzte, was wir erwähnt haben, war die Ayah von Al-Imran, Surah 3, Vers 64. Das war das, was wir zuletzt erwähnt haben. Und nun geht es weiter mit der zweiten Hälfte der ersten Säule des Islam, und zwar, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Der Autor sagt, der Beweis hierfür ist die Aussage des Erhabenen: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Zu euch ist nunmehr ein Gesandter von euch selbst gekommen. Bedrückend ist es für ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid. Er ist eifrig um euch bestrebt, zu den Gläubigen gnadevoll und barmherzig. Surat al-Tauba 9, Ayah 128. Dann sagt er die Bedeutung davon, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist, und ist der Gehorsam ihm gegenüber, in dem, was er uns befiehlt, und ihm zu glauben, was er uns berichtet, zu unterlassen, was er uns verboten und untersagt hat, und Allah nicht anzubeten, außer wie er es gesetzlich gemacht hat. Und der Beweis, das war die Shahada. Dann der Beweis für das Salah und die Zakah und die Erklärung des Tawhid ist die folgende Aussage des Erhabenen: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Surah Al-Bayyinah, Surah 98, Vers 5. Und der Beweis für das Fasten, As-Siyam, ist die Aussage des Erhabenen: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. O die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Surat al-Baqarah, Surat 2, Vers 183. Und der Beweis für die Hajj ist die Aussage des Erhabenen: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Surat al-Imran, Surah 3, Vers 97. Und das ist der Text, den wir heute vorhaben, zwar durchzugehen. Das sozusagen fürs nächste Mal beginnen wir mit dem Iman, und heute beenden wir inshallah ta'ala den Islam. Zunächst einmal, jeder von uns weiß, alhamdulillah, dass das Glaubensbekenntnis besteht aus: Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Allerdings, uns geht es ja auch hier ein bisschen mehr darum, auch Beweise davon kennenzulernen und dafür, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist. Dafür gibt es zahlreiche Beweise. Der deutlichste Beweis ist die letzte Ayah von Surat al-Fath. Allah sagt subhanahu wa ta'ala: Muhammadur Rasulullah. Muhammad ist der Gesandte Allahs. Und der Autor hat sich hier für eine andere Ayah entschieden, um dieses zu beweisen. Er sagte, Surat At-Tawbah 128: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. Zu euch ist nunmehr ein Gesandter von euch selbst gekommen, bedrückend ist es für ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid. Er ist eifrig um euch bestrebt, zu den Gläubigen gnadevoll und barmherzig. Allah subhanahu wa ta'ala zu seiner Barmherzigkeit, und sie umfasst alle Geschöpfe, zu seiner Barmherzigkeit gehört, dass er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als einen von uns geschickt hat. Wenn wir betrachten, wenn wir die ganze Menschheit betrachten, dann können wir sagen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist einer von uns, in dem Sinne, dass er ein Mensch ist, so wie du und ich. Und das ist auch sehr wichtig, denn wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Engel gewesen wäre, dann hätten die Leute ein Argument gehabt. Und sie könnten sagen, wie sollen wir so werden wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Er ist nicht Fleisch und Blut wie wir. Aber die Tatsache, dass er einer von uns ist, zerschlägt dieses Argument. Die zweite Sache, welche Gruppe von Menschen wird in erster Linie angesprochen durch den Koran al-Karim? Natürlich die Leute, die zur Zeit der Offenbarung gelebt haben. Und das ist unter anderem das Volk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Als würde Allah sagen, subhanahu wa ta'ala, ich habe einen Gesandten zu euch geschickt und er ist einer von euch. Und die Barmherzigkeit hier liegt darin, unter anderem, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen ihnen bekannten Menschen geschickt hat. Das heißt, sie kennen ihn von Geburt an. Sie kennen nicht nur ihn von Geburt an, sie kennen sogar seine Vorväter, weil er ist einer von edler Abstammung unter den Qurayshiten gewesen, sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, wenn er nicht einer von ihnen gewesen wäre, dann hätten die Menschen ein Argument gehabt, zu sagen, wir kennen ihn nicht. Und woher sollen wir wissen, ob er die Wahrheit spricht? Woher sollen wir wissen, vielleicht hat er das, was er gelernt hat, von anderen Völkern abgeschrieben, so wie sie es auch tatsächlich ihm vorgeworfen haben, sallallahu alaihi wasallam, absolut zu Unrecht. Aber die Tatsache, dass er unter ihnen gelebt hat, das heißt, jeder Vorwurf von Lügnerei ist ungültig, weil er war vorher Al-Amin. Und ihr habt das selbst mit euren eigenen Zungen bezeugt und ihr habt eure eigenen Wertsachen ihm anvertraut, sallallahu alaihi wasallam, vor dem Islam. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, das zweite Argument oder eines von vielen Argumenten, das sie Kuffar gebracht haben und hätten ihm vorwerfen können, wenn er nicht einer von ihnen gewesen wäre, ist, dass sie sagen, er hat von den Juden und Christen abgeschrieben. Aber jetzt, wenn ihr das jetzt behauptet, wie sie es tatsächlich auch behauptet haben, dann wo ist derjenige Christ, wo ist derjenige Mensch, wo ist derjenige Rabbiner, von dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Sachen diktiert hat, bekommen. Er bräuchte nur jetzt sagen, ich bin derjenige, und schon wäre er als Lügner aufgeflogen. Hascha, Gott bewahre ihn vor solchen Schandtaten. Deswegen ist es eine riesengroße Barmherzigkeit, dass er, Allah subhanahu wa ta'ala, den Propheten sallallahu alaihi wasallam als einen von den Qurayshiten entsandt hat, alaihi salatu wasallam. Und auch nicht nur einen irgendeinen, sondern einen von den Adligen abstammt. Einen von den Adligen abstammt. Sodass er sallallahu alaihi wasallam nicht ein Mensch gewesen ist, der überhaupt kein Ansehen hat. Denn das kommt bei den Menschen natürlich schlecht an, wenn jemand plötzlich behauptet, etwas Besonderes zu sein, nachdem er vorher einen niedrigen Stand genossen hat. Dann sagt er, sinngemäß übersetzt, heißt es weiter, bedrückend ist es für ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid, er ist eifrig um euch bestrebt. Dieses Lob des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er alaihi wasallam nicht nur einfach ein Mensch war, der seine Pflicht erfüllt hat, die Botschaft den Menschen überbracht hat, und dann sagte er, halat, das war's, jetzt habe ich meine Aufgabe erledigt. Nein, er ist bedrückt, es kränkt ihn, wenn seine Gemeinde, wenn seine muslimischen Gläubigen, wenn seine Anhänger in Bedrängnis sind und gekränkt sind. Er sallallahu alaihi wasallam hat Mitgefühl mit den gläubigen Menschen. Und Allah sagt sinngemäß, Er ist eifrig um euch sogar bestrebt. Das heißt, er versucht, euch jeglichen Nutzen herbeizuführen und er versucht, jeglichen Schaden von euch abzuwenden. Sallallahu alaihi wasallam. Und das zeigt sich in diesem Leben noch vor dem nächsten Leben. In diesem Leben hat er sallallahu alaihi wasallam sich für uns eingesetzt. Allein schon denkt man an die Gebete, die Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen auferlegt hat. Erst waren es 50 und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich für uns eingesetzt, sodass wir nur noch 5 Gebete pro Tag und Nacht verrichten müssen. Dann hat er sallallahu alaihi wasallam, Allah hat für ihn einen Wunsch erfüllt, auch in Bezug auf das Gebet. Und zwar das Vorhaben wir in Richtung, haben die Muslime in Richtung Jerusalem gebetet. Nach der Auswanderung ungefähr 16 Monate oder 17 Monate lang. Und danach hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hatte den Wunsch gehabt, dass die Kaaba die Gebetsrichtung ist. Gott sei Dank, Alhamdulillah, stellt euch vor, bis an den heutigen Tag wäre die Gebetsrichtung nicht nach Makkah, sondern wäre nach Jerusalem. Das wäre für die Muslime eine Qual. Und viele andere Sachen, die Allah subhanahu wa ta'ala seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben hat, an Erleichterung für seine Umma. Und im Jenseits sowieso erkennen wir es daran, dass der Prophet a.s.w. eine Fürsprache erhalten wird, die kein anderer Mensch erhalten wird von allen Geschöpfen, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Dann heißt es weiter, zu den Gläubigen gnadevoll und barmherzig. Warum zu den Gläubigen gnadevoll und barmherzig? Weil, also erst einmal, auch die Da'wah mit Kuffar ist eine Form der Barmherzigkeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber die Tatsache, dass hier die Gläubigen alleine erwähnt werden, weist auf eine besondere Barmherzigkeit hin. Und zweifellos gebührt den Gläubigen eine besondere Barmherzigkeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das hängt, wie manche Gelehrte gesagt haben, unter anderem damit zusammen, dass Surat al-Tawbah, die 9. Surah im Koran, ist eine Kampfansage an die Kuffar gewesen. Surat al-Tawbah ist eine Kampfansage an die Kuffar gewesen. Und auch wurden die Verträge, wurden einige Verträge aufgelöst zwischen den Muslimen und den Kuffar. Und ihnen wurde der Kampf angesagt und deswegen ist es nicht angebracht, dass man hier von Barmherzigkeit gegenüber den ungläubigen Menschen spricht, sondern hier geht es um eine spezielle Barmherzigkeit, die den gläubigen Menschen zuteil wird. Und das ist auch eine Ursache, die erwähnt wird, warum ausgerechnet Surat al-Tawbah auch nicht mit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim beginnt im Namen Allahs des Allerbarmers Barmherzigen, denn diese Sura beinhaltet für die Feinde des Islam keine Barmherzigkeit. طيب. Dann gehen wir weiter. Dann sagt der Autor, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm barmherzig sein, er erklärt uns, was die Bedeutung ist von Muhammadun Rasulullah. Und hier müssen wir immer wieder darauf hinweisen, dass der Iman und der Islam und unsere ganze Religion ist nicht eine bloße Zugehörigkeit, wie man leider von vielen Menschen heutzutage hört. Man fragt ihn, welcher Religion gehörst du an? Er sagt, ich bin Muslim. Aber in Wirklichkeit ersetzt von den Bestimmungen der islamischen Religion, von den Regeln der islamischen Religion, nichts um oder fast nichts um. Und er ist Muslim beim Namen, wie man sagt, oder Muslim durch Geburt, oder Muslim, weil er von einem islamischen Land kommt oder ähnliches. All diese Sachen, liebe Geschwister, werden einem gläubigen Menschen am Tag der Auferstehung gar nichts nutzen. Das Einzige, was dir nutzen wird, ist das, was du selbst getan hast und was du selbst gesagt hast und was du selbst geglaubt hast. Das sind deine Argumente bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dich errettet. Alles andere wird dir nichts nutzen. Mit wem du verwandt warst, welche Nationalität du hast, ob deine Eltern rechtschaffen waren, wenn du nicht rechtschaffen gewesen bist. All das wird einem Gläubigen nichts nutzen. Und deswegen betonen wir immer wieder, dass das Bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und das Bezeugen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist, dass dies eine praktische Umsetzung erfordert. Zwingend erfordert. Es ist nicht vorstellbar, dass ein Muslim ist, wenn er seine Religion in keinster Weise umsetzt. Wenn er sich von seiner Religion abwendet. nichts macht, außer dass er sagt, ich bin Muslim, das war's. Wie kann das eine Verwirklichung, wie kann das eine praktische Umsetzung von La ilaha illallah sein? Er sagt, ich glaube und ich bezeuge und ich bin davon überzeugt, dass ich niemanden anbeten darf außer Allah. Das erste, was er macht, ist, er setzt dieses Zeugnis nicht um. Das ist vergleichbar mit den Christen. Sie sagen, das erste Gebot ist, du darfst keinen Gott neben mir haben. Und das ist das erste Gebot, das sie verletzen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und genau das gleiche gilt für Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn du sagst, ich bezeuge, das heißt, ich bin so davon überzeugt, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist, als wäre das eine Sache, die ich mit meinen eigenen Augen sehen kann. Als würdest du sagen, wenn ich ein Wunder von ihm sehen würde, würde das meinen Iman nicht noch viel mehr stärken. Sondern ich bin schon so davon überzeugt. Natürlich, Wunder stärken den Iman, aber davon hängt dein Iman nicht ab. Du bist so davon überzeugt, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist, als würdest du, als hätte er mit dir zusammen gelebt. So, das bedeutet Shahada. Shahada, Shahida ist anwesend sein oder auch etwas sehen mit den eigenen Augen. Was bedeutet das? Es bedeutet Gewaltiges. Der Gehorsam ihm gegenüber, sallallahu alaihi wasallam, in dem, was er uns befiehlt und ihm zu glauben, was er uns berichtet und zu unterlassen, was er uns verboten und untersagt hat. Und Allah nicht anzubeten, außer wie er es gesetzlich gemacht hat. Diese fundamentalen Punkte sind wie Säulen des Glaubensbekenntnisses, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Erstens, Gehorsamkeit ihm gegenüber sallallahu alaihi wasallam. Gehorsamkeit beinhaltet beides. Beinhaltet zwei Aspekte, einmal zu tun, was er von uns verlangt, und zweitens zu unterlassen, was er uns verboten hat. So, das ist die erste Säule. Die zweite Säule, Allah nicht anzubeten, außer wie er es uns gesetzlich gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Oder beziehungsweise wie Allah subhanahu wa ta'ala es uns gesetzlich gemacht hat, das ist das Gleiche, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Überbringer der Botschaft Allahs ist, subhanahu wa ta'ala. Also, an dem ersten Teil erkennen wir, dass wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, das ist haram, dann musst du das unterlassen, damit du dein Glaubensbekenntnis umsetzt, damit du dein Glaubensbekenntnis verwirklichst. Natürlich nicht jeder Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam, nicht von jedem Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam hängt dein Islam ab. Wir wissen, es gibt Dinge, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam anordnet, die sind verpflichtend. Es gibt Dinge, die er sallallahu alaihi wasallam anordnet, die sind freiwillig. Aber wir reden jetzt von den Sachen, die natürlich uns auferlegt worden, Pflicht sind. Auch von den Sachen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns auferlegt hat, nicht alles davon, nicht von allem hängt unser Islam ab. Das heißt also, ich will damit sagen, wenn ein Mensch eine Sünde begeht, da kommt es immer darauf an, welche Sünde, und die Sünden sind unterschiedlich schwer, liegen sie in der Waagschale. Aber hier geht es um das Prinzip, hier geht es um grundsätzlich um die Sache. Wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam etwas gesagt hat, dann haben wir allen anderen Menschen gegenüber ungehorsam zu sein. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ. Wer dem Gesandten gehorcht, der hat Allah gehorcht. Wer dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam nicht gehorcht, der hat Allah subhanahu wa ta'ala nicht gehorcht. Wer sich dem Gesandten widersetzt, hat sich Allah subhanahu wa ta'ala widersetzt. Das ist so wichtig und fundamental, weil aus vielerlei Hinsicht, aber unter anderem, weil es auch Menschen im Laufe der Zeit gegeben hat und immer noch gibt, die sagen, mich interessiert nur, was im Koran Karim steht, was im Koran klar, klipp und klar steht, dass es haram ist, dass es haram, alles andere ist für mich nicht relevant, sagen manche Leute. Möge Allah uns davor bewahren. Und sie vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran Karim gesagt hat, Ati'u Allah wa Ati'u Rasul. Das heißt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. Und dementsprechend gilt, und gilt, dass der Prophet gesagt hat, Utitul Quran wa mithlahu ma'a. Mir wurde der Koran gegeben und noch etwas Gleiches dazu. nicht diesen Hadith, wie wertvoll ist, mir wurde der Koran gegeben, ja wie? Wahi. Wa'alaikum salam. Und etwas Gleiches dazu. Was ist etwas Gleiches dazu? Die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also ist die Sunna ihm auch gegeben worden. Merkst du? Die Sunna ist ihm gegeben worden. Die Sunna ist nicht eine Sache, er sagt von sich aus. Manche Dinge, er sagt sallallahu alaihi wasallam seine Meinung und die Offenbarung bestätigt es oder widerspricht ihm. Das gibt es. Aber grundsätzlich, in weiterer Hinsicht, ist die Sunna eine Offenbarung Allahs. Warum? Weil selbst wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas sagt und dann kommt die Offenbarung bestätigt, dann ist es Teil des Wahy. Durch Bestätigung. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam als Mensch etwas sagt, weil es in Bezug auf ein bestimmtes Thema noch keine Offenbarung gibt, wie in Bezug auf die Gefangenen nach der Schlacht von Badr, und dann kommt die Offenbarung und sagt, nein, das was du gemacht hast, ist nicht richtig, du musst es anders machen, dann ist es auch durch seine Haltung, dadurch, dass er von der Sache wieder Abstand genommen hat, Teil des Wahi geworden, oder besser gesagt, Teil der Religion geworden. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es so wichtig und fundamental, dass wir verstehen, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht. Und wie wissen wir, dass er spricht? Wir wissen, dass er spricht durch die Gelehrten der Hadithwissenschaft. Wenn die Gelehrten der Hadithwissenschaft uns sagen, diese Überlieferung über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die fünf Bedingungen eines authentischen Hadithes erfüllt, dann ist das so, als würdest du den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit eigenen Ohren hören, was er gesagt hat. Und deswegen ist es sehr gefährlich, dass wenn ein gläubiger Mensch hört, was der Prophet sagt sallallahu alaihi wasallam, und dann macht er etwas anderes. Und sagt, ich weiß nicht, ob das wirklich die Wahrheit ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Sehr vorsichtig sein, denn genauso wie du gerne wissen möchtest, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ohne etwas hinzugefügt zu haben, ohne etwas dran zu verändert zu haben, genauso auch die Gelehrten der Hadithwissenschaft noch viel mehr sind darum bemüht, dir nur das mitzuteilen, was auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam tatsächlich gesagt hat. Und das ist eine Wissenschaft für sich. Und Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'alamun, fragt die Leute der Ermahnung, fragt die Leute des Koran, fragt die Gelehrten, wenn ihr nicht Bescheid wisst. Wenn ein Mensch etwa über eine Sache nicht Bescheid weiß, dann soll er eben jemanden fragen, der darüber Bescheid weiß. Und er soll nicht denken, dass wenn er etwas nicht verstanden hat und er etwas nicht Bestimmtes nicht weiß, dass auch alle anderen Menschen darüber nicht Bescheid wissen und alle anderen Menschen diese Sache nicht kennen. Den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu bezeugen, dass er der Gesandte Allahs ist, bedeutet, wenn er dir sagt, du befolgst, was er sagt. Wenn er dir sagt, das ist für dich gut, du machst es. Wenn er dir sagt, das ist für dich schlecht, das ist für dich verboten, du lässt es weg. Du sagst nicht, ich weiß nicht, warum das verboten ist, ich kann das nicht verstehen und so weiter und so fort, wie manche Leute machen, wenn man ihnen sagt, das ist haram, dann sagt er zu dir, ja, aber wieso ist es haram? Wir sagen, hör mal zu, es ist haram, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, es ist haram. Fertig. Die Weisheit dahinter, warum ist das haram, kann sein, wir wissen es, kann aber auch sein, wir wissen es nicht. Und du bist im Vergleich zu Allah subhanahu wa ta'ala, und der Mensch kann sich nicht mit Allah vergleichen, subhanahu wa ta'ala. Nur ich mache dieses Beispiel, dieses Gleichnis, um die Sache näher zu machen. Du bist in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala nicht intelligenter als ein Kind, ein Baby im Vergleich zu dir. Und das Baby, wenn es mit seinen zwei Fingern in die Steckdose gehen will, dann du schlägst ihm auf die Hand. Und du versuchst nicht lange ihm zu erklären, warum er das nicht machen soll, weil er wird es sowieso nicht begreifen. Okay? Und er wird es nicht begreifen, deswegen erklärst du es ihm manchmal gar nicht. Wenn er in dem Alter ist, was er nicht begreifen kann, du erklärst es ihm. Du schlägst ihm auf die Finger oder sowas. Und Allah subhanahu wa ta'ala gebührt das höchste Gleichnis. Es gibt genug Dinge, die wir nicht verstehen. Deswegen, wenn ein Mensch anfängt zu sagen, ich verstehe das nicht und deswegen glaube ich das nicht, dann er ist auf einem ganz gefährlichen Weg. Denn Allah hat nicht zu dir gesagt, du sollst nur machen, wenn du verstanden hast. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, du sollst machen. Und das gute Ende wirst du bekommen. Und du wirst auch recht geleitet sein. Und du wirst, dass deine Sünden werden dir vergeben werden. Wie? Überlass diese Sache Allah subhanahu wa ta'ala. Genauso das gilt sowohl für die Pflichten als auch für die verbotenen Sachen. Wenn ein Mensch zu dir sagt, du sollst fasten im Ramadan, weil wir jetzt alhamdulillah im Ramadan sind. Und dann kommt einer und sagt, ja, aber was bringt das Fasten? Dann sagen wir dir langsam. Das bringt dir, dass du gottesfürchtig wirst. Wie wir gleich sehen werden, inshallah ta'ala. Kann sein, jemand sagt, ja, wie soll das gehen? Ich weiß nicht, wie ist der Zusammenhang zwischen nicht essen, nicht trinken und der Gottesfurcht im Herzen. Wir sagen, ach, wenn du nicht weißt, das heißt nicht, dass andere nicht Bescheid wissen. Und wenn die Menschen nicht Bescheid wissen, heißt nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht weiß. Und wie viele Dinge gibt es, die man nicht wusste, im Laufe seines Lebens lernt. Und dann lacht man über sein eigenes Leben, über seine eigene Unvernunft aus der eigenen Vergangenheit. Zu bezeugen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist, da gehört auch Folgendes dazu. Dazu gehört, dass wir glauben, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist zu allen Menschen und zu allen Jinn. Wer also sagt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist nur entsandt worden zu den Arabern oder ist nur entsandt worden zu den Menschen und nicht zu den Jinn, der hat nicht wirklich bezeugt, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist. Allah sagte nämlich im Koran al-Karim, Surah Al-Dhariyat, Vers 56, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Menschen und die Jinn nur erschaffen, damit sie mir dienen. Und Allah sagte auch in einer anderen Surah, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. O ihr Menschen, ich bin der Gesandte Allahs zu euch allesamt. Natürlich ist gemeint mit allesamt, allesamt, logischerweise, es gibt Dinge, die werden eingeschränkt durch auch teilweise durch die Empirie oder durch den gesunden logischen Menschenverstand. Und einer sagt, ja, aber die Eier wird doch, er wird zu allen Menschen gesagt, auch zu Adam. Sagen wir, Achi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat erst nach Adam gelebt, also kann er logischerweise nicht ein Gesandter sein zu Adam, sondern auch nicht zu sich selbst. Oder vielleicht sogar zu sich selbst. Auf jeden Fall, das ist eine Sache, deswegen, die Ayah im Koran ist zwar arm, sie ist, wie man sagt, übersetzt allgemein, ich bin zu den, ihr Menschen, ich bin zu euch der Gesandte Allahs allesamt, aber logischerweise, wie wird das eingeschränkt? Wodurch kommt der Takhsis, wie man auf Arabisch sagt? Er kommt hier durch mehrere Sachen, durch Textbeweise, aber auch durch die logischen Beweise, dass er sallallahu alaihi wasallam erst vor ungefähr 1400 Jahren gelebt hat, alayhi salatu wassalam. Dann der zweite wichtige Teil dieses Satzes. Was bedeutet es, zu bezeugen, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist? Es bedeutet auch, liebe Geschwister, dass man, wenn man betet, wenn man fastet, wenn man Zakat macht, wenn man Hajj macht, wenn man schlachtet, wenn man Dua macht, egal was man macht an Gottesdiensten, egal was man macht an Ibadat, es bedeutet, dass man es auf genau die Art und Weise macht, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es uns vorgemacht hat. Das heißt, kein Mensch hat das Recht, eine eigene Art zu entwickeln, wie er Gott anbetet. Kein Mensch hat das Recht zu sagen, ich möchte heute statt fünfmal nur viermal beten. Oder ich möchte mein Gebet anders machen. Oder ich möchte selbst entscheiden, zu welcher Uhrzeit ich bete. All diese Sachen sind nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist es, das zu machen, wie der Prophet es vorgemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Denn der ganze Sinn seiner Entsendung, der wesentliche Sinn, die wesentliche Weisheit, der wichtigste Grund, warum Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschickt worden ist zu den Menschen, damit er ihnen zeigt, wie sie zu beten haben, damit er ihnen zeigt, wie sie zu fasten haben, damit er ihnen vormacht, wie sie Hajj machen und so weiter und so fort. Weil ich kann durch meinen gesunden Menschenverstand und durch meine Fitra, natürlich, die Allah mir mitgegeben hat, ich kann durch Nachdenken herausfinden, dass es nur einen Gott gibt. Das funktioniert. Das gilt dafür logische Beweise. Aber ich kann nicht durch logisches Nachdenken herausfinden, dass Allah von mir will, dass ich faste von Fajr, von Morgendämmerung, ab Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang. Das kann ich nicht wissen, dass mein Herr das möchte von mir, subhanahu wa ta'ala. Deswegen Vorsicht, deswegen gilt diese Zeit von da nach da und das ist eine Art Nachahmung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was hältst du davon, wenn man statt ab Morgendämmerung fasten wir ab Sonnenaufgang? Du würdest sagen, Katastrophe, das geht nicht. Du musst ab Fajr beginnen. Das gleiche, wenn ich dich fragen würde, warum fasten wir bis zum Sonnenuntergang? Fasten wir lieber zum Asr, das reicht doch. Unser Gott braucht doch nicht unser Essen und Trinken, das wir unterlassen. Und das stimmt, braucht das wirklich nicht. Dann würde keiner von uns sagen, ja, das hört sich vernünftig auf. Wir alle würden sagen, spinnst du? Das ist doch Quatsch. Weil der Prophet hat es uns so vorgemacht. Tayyib, wenn das gilt für unser Fasten und für das Beginn des Fastens, das Ende des Fastens, warum übertragen wir das dann nicht auf alle Formen der Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala? Alle Formen der Anbetung. Ob das, liebe Geschwister, ja, wir wiederholen noch einmal, ob das um das Dua geht, dass wir zu niemand anderen Dua machen außer Allah. Ob es um das Sujud geht, die Niederwerfen, dass wir uns so niederwerfen, wie der Prophet es gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, uns auf 7 Körperteile niederzuwerfen. Nämlich das Gesicht, dazu gehören Nase und Stirn, die beiden Hände, die beiden Knie und die beiden Füße. Oder auch, dass man, wenn man im Sujud ist, aufpasst, dass der Rücken nicht frei wird. Kann jemand sagen, ist doch nicht so schlimm, ich bete doch und ich mache doch die ganzen Gebetsbewegungen. Jetzt nur weil einmal mein Rücken frei wird, ist das so schlimm? Wir sagen ja, weil es geht ums Prinzip. Das Prinzip lautet, du hast gesagt in diesem Moment, ich mache nicht das Gebet so, wie Muhammad es gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Und das ist ein Problem an sich. Und deswegen, liebe Geschwister, ist dieses Prinzip sehr, sehr wichtig, dass wir sagen, zum Glaubensbekenntnis, dass Muhammad, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, gehört, dass wir Allah anbeten, genauso wie Allah es für uns gesetzlich gemacht oder genauso wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es uns vorgemacht hat. Und es gibt Dinge in der Religion, die kann man verstehen, und es gibt Dinge in der Religion, die kann man nicht verstehen. Und Allah wollte das so. Allah will, dass du ein Muslim bist, ein gottergebener Mensch bist, dass du sagst, wir hören und gehorchen. Sami'na wa ata'na. Ein Beispiel dafür ist, zum Beispiel, am Anfang des Islam musste man, liebe Geschwister, für jedes Salah den Wudu neu machen. Du konntest also nicht sagen, ich bete Wudu und dann bete ich Asr später nochmal mit dem gleichen Wudu. Dann wäre dein Gebet ungültig gewesen. Später, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Erleichterung abgesandt und hat uns sinngemäß gesagt, durch die Sünde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass wir auch mit einem Wudu so viele Gebete verrichten dürfen, wie wir wollen, solange der Wudu nicht weggegangen ist. Weil warum? Warum? Damit Allah sieht, dass du immer sagst, ich höre und gehorche. Wenn wir dieses Prinzip verstanden haben, dann werden wir uns miteinander gut verstehen. Und wir werden es in unserer Religion sehr leicht haben. Weil wir immer einfach das machen, was Allah gesagt hat. Und wir klammern uns nicht fest an zum Beispiel das, was unsere Eltern uns beigebracht haben. Ich meine jetzt an religiösen Sachen, wenn sie dem Islam widersprechen. Und wir klammern uns auch nicht fest an Traditionen, die man uns beigebracht hat. Ich meine natürlich Dinge, die dem Islam widersprechen. Und so weiter und so fort. Das heißt, in diesem Fall, wir haben es sehr einfach, weil wir einfach immer Allah anbeten auf die Art und Weise. Wie heißt es, wenn jemand etwas macht auf eine Art und Weise, wie Allah es nicht vorgeschrieben hat? Das ist eine Bid'ah. Das ist eine Neuerung. Das ist eine Erfindung. Und eines der wichtigsten Prinzipien, und das können wir immer wieder wiederholen, eines der wichtigsten Prinzipien ist das, was wir gerade erwähnt haben. Denn wer das nicht glaubt, was wir gerade gesagt haben, wer nicht glaubt, dass man Allah subhanahu wa ta'ala so anzubeten hat, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam es vorgemacht hat, der öffnet die Tür zur Bid'ah, zur Neuerung. Und das bedeutet, dass du die Tür öffnest zur Veränderung der Religion. Und das bedeutet vieles. Das bedeutet, Gott bewahre, dass du der Meinung bist, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Religion nicht vollkommen überbracht hat. Das bedeutet, du glaubst, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Religion nicht vervollkommnet hat. Und das ist eine unglaublich große, fatale Sache. Und deswegen die Feinde des Islam, Sie mögen nicht, dass die Muslime vor der Bid'a warnen. Sie mögen nicht, dass die Muslime vor der Bid'a warnen. Weil, ihr müsst euch vorstellen, wenn unsere Religion, ich weiß nicht, wie ich das jetzt bildlich darstellen soll, wenn die Religion etwas ist, was du in deiner Hand hältst, und Bid'a ist irgendetwas, was zu dieser Sache gelangen möchte, und du wehrst alles ab, was dahin kommt, dadurch bewahrst du den Islam, so wie er ist. Dadurch bewahrst du den Islam, so wie er ist. Und sobald du Sachen zulässt in die Religion hinein, die vorher nicht da gewesen sind, lässt du zu, dass deine Religion verändert wird. Und sobald deine Religion verändert wird, haben die Feinde des Islam einfaches Spiel mit dir, weil du hast dann nichts mehr, an das du dich klammerst. Du klammerst dich dann an etwas, was gar nicht deine Religion war. Du klammerst dich an etwas, was verändert worden ist. Und wenn man einmal verändert, kann man auch ein zweites Mal verändern. Und wenn man ein zweites Mal verändert, kann man auch ein drittes Mal verändern. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es so gefährlich, und das kann man nicht genug betonen, und deswegen sagt auch der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawarad. Das heißt, wer etwas in unserer Religion Neues macht, was nicht dazu gehört, so wird diese Tat zurückgewiesen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran al-Karim noch etwas Gefährlicheres diesbezüglich. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ. Haben sie etwa, diese Leute, die neue Sachen machen der Religion, haben sie etwa Teilhaber, Scharik, neben Allah, haben sie etwa Scharik neben Allah, die ihnen von der Religion gesetzlich gemacht haben, was Allah nicht erlaubt hat? Das heißt, liebe Geschwister, Gott bewahre, derjenige, der eine neue Sache in die Religion hinzufügt, der ist so, als würde er sich auf die Stufe Allahs stellen, weil er sagt, dadurch, das ist Teil des Islam. Er macht dadurch etwas gesetzlich, was nicht gesetzlich war vorher. Und niemand hat das Recht, etwas gesetzlich in der Religion zu machen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und er stellt sich, ob man will oder nicht, durch diese außerirdische Tat auf diese Stufe, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und deswegen ist die Sache so gefährlich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Er sagte, jede Bid'a ist ein Irrtum und jeder Irrtum führt zur Hölle. Wir kommen gleich dazu nochmal, wenn wir über das Fasten sprechen, inshallah ta'ala. So viel zu diesem Bezeugnis. Inshallah haben wir gut verstanden, dass das Bezeugnis, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist, heißt nicht einfach nur bla bla, dass man sagt, ich glaube, Muhammad ist ein Prophet, ja, mashallah, der hat so schöne Sachen gesagt. Nein, du musst es umsetzen. Dann, wir haben ja gesagt, es gibt 5 Säulen. Dann sagt er, der Beweis für das Salah ist die Zakah. Entschuldigung, der Beweis für das Salah und die Zakah und die Erklärung des Tawhid befindet sich in der folgenden Ayah. Und zwar, Allah sagte subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Diese Ayah aus Surat Al-Bayyinah heißt übersetzt ungefähr folgendermaßen: Nichts anderes wurde ihnen befohlen, als Allah alleine zu dienen und ihm dabei gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein, Ikhlas zu haben, als Anhänger des rechten Glaubens, um das Gebet zu verrichten und die Zakat zu entrichten. Das ist die Religion des rechten Glaubens. Das ist die Religion des rechten Weges. Diese 3 Punkte wollen wir jetzt verstehen. Die Erklärung des Tawhid. Was ist Tawhid? Was ist islamischer Monotheismus? Und das ist, wir reden jetzt nicht von der Definition, sondern wir reden vom wesentlichen Merkmal davon. Das wesentliche, wichtigste Merkmal davon ist, dass man Allah alleine dient, subhanahu wa ta'ala. Dass man keine Ibadah für jemand anderes macht, außer Allah. Tayyib. Darüber haben wir schon länger gesprochen. Die 2. Sache, sagt er, das Gebet zu verrichten und die Zakat zu entrichten. Gebet zu verrichten, Salah, und Zakat, die Spende zu entrichten. Das nennt man auf Arabisch diese Art, dass Allah subhanahu wa ta'ala erst eine allgemeine Sache erwähnt hat und danach zwei spezielle Ibadah. Also erst hat er gesagt, Ibadah allgemein nur für Allah. Gebete, Entschuldigung, Gottesdienste alleine, Gottesdienste allgemein nur für Allah. Dann sagt er, Gebet und Zakat. Warum erwähnt er diese zwei? Die sind doch schon beinhaltet im ersten Satz. Die Antwort lautet, das nennt man auf Arabisch, Atful Khassi al-Am. Das heißt, man erwähnt zwei spezielle Beispiele, nachdem man eine allgemeine Aussage getroffen hat. Und der Sinn davon ist, um diese beiden Beispiele zu betonen, weil sie eine besondere Stellung haben unter den Gottesdiensten. Also hier, alle Ibadah nur für Allah und auch das Salam des Zakat. Das bedeutet, dass sie die zu den wichtigsten Ibadat überhaupt gehören in unserer Religion. Und deswegen, wer das Gebet unterlässt, hat mit dem Islam nichts mehr gemein. Wie es über manche Sahaba heißt, die gesagt haben, La hadza fil Islam liman taraka as-salah. Kein Anteil hat jemand am Islam, wenn er das Gebet unterlässt. Und ähnliche Rhetorik finden wir in Surat Al-Qadr. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها. Das heißt, in dieser Nacht, Laylat al-Qadr, in der Nacht der Bestimmung, die im letzten 10 Tage von Ramadan einmal stattfindet, in dieser Nacht, Allah sagt subhanahu wa ta'ala, die Engel steigen hinab und der Geist. Und der Geist ist damit gemeint, Jibril, alayhi salam. طيب, Jibril, Gabriel, ist einer von den Engeln. Wieso wird er extra erwähnt? Weil er eine besondere Stellung hat unter den Engeln. Und genauso haben wir das hier auch in dieser Aya, liebe Geschwister. Deswegen wollen wir das. Ich will darauf hinweisen, unter anderem, weil, wenn wir dieses in den Koran lesen, ob das auf Arabisch ist oder eine Übersetzung des Koran lesen in einer anderen Sprache, so sollen wir immer versuchen, auch zu verinnerlichen, was wir lesen. Und kein Wort hat dort eine unnötige Stellung oder eine unnötige Bedeutung. Also jedes Wort hat seinen ausgewählten Platz. Und wie jemand, der viel nachdenkt über solche Ayat, der versteht mehr als jemand, der darüber wenig nachdenkt. طيب, gehen wir weiter. Der Beweis für das Fasten ist die Aussage Allahs, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Das heißt, der Beweis dafür, dass das Fasten zur Religion gehört, As-Siyam auf Arabisch oder Saum, ist diese folgende Aya. Und diese Aya, aus der können wir viele Regeln und Bestimmungen ableiten. Erstens, was bedeutet Fasten? Siyam auf Arabisch bedeutet innehalten. Das heißt, von einer Sache Abstand nehmen. Ich halte mich zurück von einer Sache. Das ist sprachlich gesehen. Deswegen sprachlich gesehen, es kann sein, dass jemand fastet, indem er keine Schokolade isst. Indem er auf Fleisch verzichtet. Indem er nicht redet. Und so weiter und so fort. Das ist sprachlich gesehen. Aber religiös gesehen verstehen wir darunter, dass jemand bestimmte Dinge nicht macht von Morgendämmerung bis Sonnenaufgang. Und hier nochmal betonen, viele Leute sagen falsch, sie sagen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Das ist falsch. Sondern von Morgendämmerung, weil die Morgendämmerung ist vor dem Sonnenaufgang. Von Morgendämmerung bis zum bis nach dem Sonnenuntergang. Aus dieser Aya entnehmen wir eine wichtige Bestimmung, und zwar, dass das Fasten zum Iman gehört. Das Fasten ist also Teil des Glaubens. Und ich möchte euch daran erinnern, dass wir gesagt haben, dass das Glauben im Arabischen oder im Islam, Entschuldigung, Iman bedeutet eben nicht nur etwas für wahr zu halten, sondern beinhaltet das, was wir im Herzen verinnerlichen, das, was wir sagen und auch das, was wir tun. Und der Glaube eines Menschen kann niemals vollkommen sein, wenn er einfach nur sich zum Islam bekennt. Das bloße Bekennen zum Islam ist bekannt in der islamischen Geschichte als eine bestimmte Sekte. Wie heißt diese Sekte? Das ist die Murji'ah. Die Murji'ah ist eine Sekte, die dem Islam zugeschrieben wird, die auch, die eben diesen Glauben vertreten hat. Die haben gesagt, vergleichbar mit dem Glauben vieler Christen heutzutage, dass sie sagen, ich bin Christ, ich bin Muslim, das war's für dich. Du brauchst nur Glauben an den Islam, du brauchst nur Glauben an Gott und an den Koran, die sechs Säulen eben, ja, und dann bist du am Tag der Auferstehung gerettet. Das ist ein, dieser Glaube ist bekannt, der heißt Irja. Die Sekte davon heißt Murji'ah. Okay? Aber wir als Muslime, als Ahle Sunnah wal Jama'ah, wir glauben, dass der Iman eben nicht nur besteht aus diesem Bekenntnis, diesem Lippenbekenntnis, sondern eben auch aus den Taten und aus den Aussagen besteht. Und der Mensch muss diese Sachen erfüllen, um als Muslim, als gläubiger Mensch zu gelten. Und das erkennen wir unter anderem an dieser Aussage. Allah sagt, oh, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten. Insofern ist das Fasten Teil des Glaubens, sonst hätte er nicht die gläubigen Menschen eingespannt. Das ist wichtig. Wenn es nichts mit dem Glauben zu tun hat, warum hat er dann die Gläubigen erwähnt? Das Fasten, As-Siyam, ist Teil des Iman. Und natürlich gibt es dafür viele Beweise, dass unsere Taten auch zum Iman gehören. Unter anderem sagt der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam in Sahih al-Bukhari, er sagte, der Iman besteht aus über 60 oder über 70 Teilen. Das höchste davon ist, oder Zweigen, besser gesagt, ja, oder Zweigen oder Teilen. Er sagt, das höchste davon, oder der höchste davon ist La ilaha illallah. Und das mindeste davon ist, dass man störende Gegenstände aus dem Weg räumt. Und er sagt es auch dann anschließend, die Schamhaftigkeit gehört zum Iman. Oder die Schamhaftigkeit ist ein Teil des Iman. Und aus diesem Hadith erkennen wir sehr deutlich, La ilaha illallah ist das Wichtigste überhaupt. Und das ist das, was man ausspricht und im Herzen bezeugt. Aber dass man störende Gegenstände aus dem Weg räumt, wie ein Ast oder ein Stein oder ähnliches, solche Dinge sind Taten. Und trotzdem sind sie Iman. Trotzdem sind sie Glaube. Und auch sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Das heißt sinngemäß übersetzt, Allah wollte nicht, dass euer Glaube verloren geht. Wer von euch weiß, was mit dem Glauben gemeint ist in dieser Ayah Surah al-Baqarah? Welche? Beste Tat, welche ist? Das Salah. Weil diese Ayah ist offenbart worden in Bezug auf das Salah. Zwar ging es darum, dass die Muslime in Richtung Jerusalem zuerst gebetet haben und später haben sie in Richtung Mekka gebetet, die Kaaba. Und manche Muslime sind gestorben, noch bevor die Qibla verändert worden ist. Und so haben sie sozusagen ihr ganzes Leben lang gebetet in Richtung Jerusalem. Und manche Geschwister, manche Sahaba haben sich Sorgen gemacht um ihre Geschwister, weil sie gestorben sind und in Anführungsstrichen die falsche Richtung gebetet haben, Zeit ihres Lebens. Und da hat Allah sie beruhigt und gesagt, dass er ihren Glauben nicht verloren gehen lässt. Und der Glaube ist damit ihre Gebete gemeint. Ja? Und deswegen die Gebete und die Taten, sie gehören zum Glauben dazu. Und daran erkennen wir sehr schön, dass der Glaube unterschiedlich stark ist. Es kann nicht sein, dass jeder von uns hier den gleichen Glauben hat. Das kann nicht sein. Wenn Glaube eine sprachliche Sache wäre, und das ist ja was der Fehler ist, die Murji'a gemacht haben. Sie haben gesagt, Glaube heißt, natürlich glaube an etwas oder ich glaube nicht dran. Sie sagen, es gibt keine Intensität beim Glauben. Entweder ich glaube an Gott oder ich glaube, es gibt ihn nicht. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Und dementsprechend sagen sie, dein Glaube an Allah ist genauso stark wie der Glaube von Mikael und Jibril und Israfil und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und Sahaba. Wir aber sagen, nein. Der Glaube an eine Sache kann unterschiedlich stark sein. Und was die Sache zeigt, ist deine Taten unter anderem. Weil deine Taten, je mehr du betest, desto mehr Iman hast du. Je weniger Sünden du machst, desto mehr Iman hast du. Je mehr Koran du auswendig kannst, desto mehr Iman hast du. Je mehr du über die islamische Scharia weißt, je mehr Iman hast du. Weil du kannst nur eine Sache glauben, die du kennst. Ja? Und so weiter und so fort. طيب. Allah sagt es subhanahu wa ta'ala sinngemäß, euch ist das Fasten vorgeschrieben worden, genauso wie es denjenigen vorgeschrieben war, die vor euch gelebt haben. Daraus können wir ableiten, liebe Geschwister, dass das Fasten keine neue Ibadah ist, die erst durch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesetzlich geworden ist. Sondern das Fasten ist eine Ibadah, das es schon vor dem Islam gegeben hat. Und das ist auch bekannt aus den Büchern der Juden und der Christen. Wir wissen, dass sie auch gefastet haben. Sie haben auch Gebete, sie haben auch Fasten, sie haben auch Gebetswaschungen. Das wissen wir. Nur, was ist passiert? Sie haben es nach und nach verändert. Denn aus der Aya könntest du entnehmen, könntest sagen, es ist euch auferlegt worden, genauso wie diejenigen, die vor euch gelebt haben, es ihnen auch auferlegt worden ist. Das heißt, es war für euch Pflicht und für sie ist auch Pflicht gewesen. Das ist zweifellos der Fall. Aber sogar offensichtlich die Art und Weise. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِكُمْ وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكَلَتُ السَّحَرِ. Er sagte, der Unterschied zwischen eurem Fasten und dem Fasten des Volkes, der Schriftes vor euch, ist die Sahur-Mahlzeit. Die Sahur-Mahlzeit am Ende der Nacht ist für uns eine Sunna, gesetzlich. Offensichtlich war sie für sie keine Sunna und nicht gesetzlich. Und das weißt du, wie gesagt, auch. Und wenn jemand sagt, in Surat Maryam, heißt es aber, dass die Menschen gefastet haben, indem sie nicht gesprochen haben. Okay? So heißt es. Einfach Surat Maryam. So sollte Maryam a.s., wenn sie gefragt wird, warum sie nicht mit den Leuten spricht und warum sie sich aus der Stadt hinaus begeben hat, weil sie war ja schwanger, ohne dass ein Mann sie berührt hat. Und damit sie nicht in Verlegenheit kommt, sollte sie, wenn sie angesprochen wird, sagen, ich habe dem Al-Abama ein Fasten gelobt und deswegen werde ich niemanden ansprechen. So, das war eine Art Fasten. Okay? Inni nadhartu lirrahmani sawman, falan ukalliban yawma insiya. Tayyib. Jetzt könnte jemand sagen, ist es ein Widerspruch? Wir sagen, nein, es ist kein Widerspruch, lieber Bruder oder liebe Schwester, weil was spricht denn dagegen, dass es mehr als eine Form des Fastens gibt? Nichts. Genauso wie es mehr als eine Form von Salah gibt, wie es mehr als eine Form der Pilgerfahrt gibt, die große und die kleine, und so weiter und so fort. Es gibt mehr als eine Form, wie man ein Tier, eine Kuh schlachtet, okay, und so weiter. Also gibt es auch mehr als eine Form des Fastens, das spricht dagegen überhaupt gar nichts. Auch in unserer Religion gibt es freiwilliges Fasten, Pflichtfasten und so weiter und so fort. Dann kommen wir zum entscheidenden Satz bei dem Fasten, o die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Das ist Surat al-Baqarah, Surat 2, Vers 183. Aus dieser Ayah, aus diesem Vers, liebe Geschwister, können wir eine ganz wichtige Sache entnehmen. Und zwar das Ziel des Fastens. Das Ziel unseres Fastens ist nicht, dass wir Geld sparen. Das Ziel unseres Fastens ist nicht, dass wir das eine oder andere Gramm abnehmen. Das Ziel unseres Fastens ist nicht, dass wir ein Zugehörigkeitsgefühl haben und wir sagen, also im Sinne von wir fasten, weil die anderen auch fasten. Das Ziel ist ausschließlich und alleine Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Das ist hier ausgedrückt mit Taqwa. Taqwa, wie wir mehr als einmal gesagt haben, kommt vom arabischen Wort Waqa, von dem sich auch das Wort Wiqaya ableiten lässt. Wiqaya bedeutet Vorsichtsmaßnahme. Yattaqi bedeutet sich vor etwas vorsehen. Taqwa vor Allah zu haben, bedeutet sich vor Allah vorzusehen. Sich vor Allah in Acht zu nehmen. Wie nimmt man sich vor Allah in Acht? Indem man das tut, was er von einem verlangt und dem aus dem Weg geht, was er einem verboten hat. Das ist Taqwa. Manche übersetzen es mit Gottesfurcht. Das ist nicht eine falsche Übersetzung in dem Sinne, sondern man kann sagen, es ist eine Übersetzung gemäß dem, was sich aus dem Wort ergibt. Das heißt, wie willst du denn dich vor Gott vorsehen? Eine Methode davon ist, ihn zu fürchten, ist eine Methode. Denn wenn man Furcht vor einer Sache hat, wenn man Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala hat, dann wird man vorsichtig sein und nicht sein Verbotenes begehen. Deswegen ist es eine Art Erklärung oder Übersetzung von Taqwa, aber nicht eine Übersetzung im eigentlichen Sinne, aber ist auch kein Problem. Beides ist inshallah in Ordnung, man muss nur verstehen, was damit letztendlich gemeint ist. Wie kann man gottesfürchtig werden durch das Fasten? Liebe Geschwister, durch das Fasten unterlässt der Mensch etwas, was eigentlich erlaubt ist und halal ist und mubah ist. Das Essen und Trinken, den Geschlechtsverkehr und so weiter und so fort. Er unterlässt diese Sachen, damit sein Herr mit ihm zufrieden ist. Er trainiert sich, Dinge zu unterlassen, die eigentlich halal sind. Damit er auf keinen Fall in die Nähe von Haram kommt. Denn jemand, der sich darin übt, kein Wasser zu trinken tagsüber, dem wird es einfacher fallen, logischerweise, auch kein Alkohol zu trinken. Und jemand, der etwas isst, was halal ist, der wird auch sich, Entschuldigung, jemand, der sich zurückhält vor einer Sache, die halal ist zu essen, wird sich zurückhalten erst recht vor einer Sache, die haram ist zu essen, wie zum Beispiel ein verendetes Schaf. Und so weiter und so fort. Deswegen, und was die Sache, was sehr schön verdeutlicht, ist der berühmte Hadith von An-Nu'man ibn Bashir, radiallahu ta'ala anhu. Dieser Hadith ist bei allen 6 Büchern überliefert worden. Er sagt der Prophet auch sinngemäß, also auf Deutsch übersetzt, wahrlich, alles Erlaubte ist deutlich und alles Verbotene ist deutlich. Dazwischen gibt es aber unklare Dinge. Ich werde euch dafür ein Gleichnis aufstellen. Allah hat ein Gebiet für geschützt erklärt. Das geschützte Gebiet ist das, was Allah verboten hat. Also vergleicht es mit einer Weide von einem König, wo er gesagt hat, dieses Gebiet darf niemand betreten. Das geschützte Gebiet ist das, was Allah verboten hat. Wer also um das geschützte Gebiet weidet, ist nahe daran, dort hinein zu geraten. Wer Unklarem verfällt, ist nahe daran, es zu wagen. Das ist der Wortlaut aus der Übersetzung von Sunan Abi Dawud, der Hadith. Ansonsten, wie gesagt, es gibt einen bekannteren Wortlaut, den vielleicht von euch schon mal auswendig kennen. Spielt aber keine Rolle. Entscheidend an dem Hadith ist es, dass dieses geschützte Gebiet, dieses heilige Gebiet, was Allah verboten hat, dass man es betritt mit seinem Schafen, mit seiner Herde, das ist das Verbotene. Außen herum ist Halal. Es gibt Haram, es gibt Halal. Es gibt nichts dazwischen. Eine Sache entweder Haram oder ist Halal. Du kannst zwar Halal sagen, Makruh, aber immer noch Halal. Okay? Aber du sagst Haram, du Halal. Das heißt, außerhalb der Weide muss Halal sein. Aber trotzdem sagt dir der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass sobald du dich in die Nähe dieser Sache begibst, läufst du auf Gefahr hinaus, dass du dieses verbotene Gebiet betreten wirst. Und darum geht es beim Fasten. Zweifellos ist das der Sinn des Fastens, dass der gläubige Mensch die Sache. Und deswegen eine riesige Warnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam befindet sich in einem weiteren Hadith, der bei Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi und Ibn Majah überliefert worden ist. Da sagte Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu: Man lam yada' qawla az-zuri falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa sharabah. Das heißt, sinngemäß übersetzt: Wer das Lügen und einer Version und die dementsprechende Handlung nicht unterlässt, so braucht Allah es nicht, dass er sein Essen und Trinken unterlässt. Wer das Lügen und dementsprechende Handeln nicht unterlässt, so sollst du wissen, dass Allah es nicht braucht, dass du auf dein Essen und Trinken verzichtest. Und dieser Hadith ist ganz klar, dass wenn man beim Fasten nicht verstanden hat, dass man den verbotenen Dingen aus dem Weg gehen muss, auch wenn es nicht um Essen und Trinken geht, der hat das Prinzip des Fastens nicht verstanden. Wer also sagt, ich esse nicht und trinke nicht und mache auch sonst nichts, dass das Fasten ungültig macht, aber tagsüber ich gehe ins Casino, tagsüber ich mache Dinge, die haram sind ganz allgemein, der hat nicht verstanden, was er macht. Und deswegen ist überliefert über manche Salaf, über manche Sahaba, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, dass sie gesagt haben, wer beim Fasten über einen anderen Muslim schlecht spricht, dessen Fasten ist ungültig. Dessen Fasten ist ungültig. Und das Mindeste, was wir davon ableiten, ist, dass es absolut gefährlich ist, Verbotenes zu begehen während dem Fasten. Denn, wie gesagt, ich brauche mich nicht diesbezüglich wiederholen. Und die letzte Ayah, liebe Geschwister, bei uns heute, ist in Bezug auf die Pilgerfahrt, die Hajj. Auch wenn es so banal klingt, aber unsere Religion ist immer auf Beweisen aufgebaut. Auch wenn wir über die fünf Säulen der Religion wissen, ich muss von dir wissen, warum sind es die fünf und nicht ein sechstes und nicht was anderes. Und warum ist die Hajj Teil der Religion? Warum? Weil Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ. Das heißt, sinngemäß übersetzt, Surat Al-Imran, Surat 3, Vers 97, Allah gegenüber, Entschuldigung, und Allah steht es den Menschen gegenüber zu, dass sie die Pilgerfahrt zum Hause unternehmen. Diejenigen, die dazu die Möglichkeit haben. Wer aber ungläubig ist, so ist Allah aller Welten unbedürftig. Was bedeutet diese Ayah? Ich meine, es ist klar, dass wir darunter verstehen, dass die Hajj von Allah angeordnet ist. Allah steht es den Menschen gegenüber zu, dass sie die Hajj zum Hause unternehmen. Allah sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Ayah im 9. Jahr nach der Hijra herabgesandt. Also erst kurz vor seinem Ableben, sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet hat die Hajj nicht im 9. Jahr verrichtet, vollzogen, sondern erst im 10. Jahr. Im 9. Jahr hat er Abu Bakr radiallahu anhu geschickt, dass er die Hajj vollzieht. Und im 10. Jahr hat er dann ausgerufen, dass er zur Hajj geht. Und dann sind dort eine Unmenge von Menschen mit ihm hinausgezogen. Wer will verzichten auf eine Hajj mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, die Hajj, Allah sagte, die man istata'a ilayhi sabila, das heißt, diejenigen, die dazu die Möglichkeit haben. Warum? Weil die Hajj hängt von der Fähigkeit des Menschen ab. Genauso wie das Fasten auch von der Fähigkeit des Menschen abhängt und auch die Zakat von der Fähigkeit des Menschen abhängt. Aber was ist mit dem Gebet? Das Gebet hängt nicht von der Fähigkeit des Menschen ab, denn der Mensch betet in dem Zustand, wie er beten kann. Es sei denn, er hat einen ganzen Knockout, er ist in Ohnmacht, gut, dann ist er ja nicht mehr schuldfähig, dann kann man ja gar nicht mit ihm reden. Von dieser Ausnahme abgesehen, Schuldfähigkeit auf Arabisch heißt Taklif. Abgesehen davon ist der Mensch verpflichtet, sein Gebet zu verrichten, selbst wenn er im Krieg ist. Das heißt, selbst wenn er krank ist, es gibt keine Ausnahmen. Am Anfang des Islam gab es die Möglichkeit, die Gebete hinauszuschieben, also nach der Zeit. Wenn man in einer dringenden Situation war, durfte man sein Gebet verrichten, auch wenn die Zeit ausgelaufen ist. Deswegen hat der Prophet sallam am Tag der Parteienschlacht Ghazwat al-Khandaq hat er sein Asr-Gebet erst nach Maghrib verrichtet, also nach der Sonnenuntergangszeit. Aber danach wurde die Ayah herabgesandt über das Gebet im Angstzustand und dann wurde uns angeordnet, unser Gebet zu verrichten in dem Zustand, in dem wir uns auch immer befinden. Deswegen darf ein Muslim sein Gebete nicht hinausschieben, sondern muss sein Gebet verrichten zur der vorgeschriebenen Zeit. Tayyib. Die Shahada sowieso, das hängt nicht auch nicht von der Fähigkeit ab, weil jeder Mensch kann bezeugen und wenn er nur im Herzen bezeugt. Das Gebet sind zwei. Und die dritte Säule ist das, die Zakat. Die Zakat hängt von der Fähigkeit ab, denn nur jemand, der was hat, kann auch was geben, zusammengefasst. Und beim Fasten hängt es von deiner Gesundheit ab, in erster Linie. Und darüber hinaus hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen es auch einfach gemacht, dass wenn sie auf der Reise sind, brauchen sie zum Beispiel nicht fasten, dürfen sie nachholen später. Und was die Hajj angeht, so ist sie von zweierlei abhängig. Erstens einmal von der Fähigkeit in Bezug auf die körperliche Fähigkeit, die Gesundheit und zweitens auf die auf das Geld, ob man die finanziellen Mittel dazu hat. Und bei der Frau gibt es noch eine dritte Bedingung dazu, sie braucht einen Mahram. Das heißt, sie braucht einen Mahram aus ihrer Familie, einen männlichen Verwandten. Mahram sind bestimmte Personen, die, was es erwähnt haben im Fiqh, das ist wie zum Beispiel ihr Vater oder ihr Sohn oder ihr wenn er alt genug ist, oder ihr Bruder oder ihr Onkel und so weiter, der mit ihr verreist. Wenn jemand diese Bedingungen nicht erfüllt hat, dann ist die Hajj für ihn nicht auferlegt, keine Pflicht für ihn. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wer aber ungläubig ist, so ist Allah aller Welten unbedürftig. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Diese Ayah ist höchst gefährlich, weil die offensichtliche Bedeutung dieser Ayah ist, dass ein Mensch, der stirbt, obwohl er die Möglichkeit hatte, Hajj zu machen und sie nicht wahrgenommen hat, als ungläubiger Mensch stirbt. Und das ist eine von zwei Ansichten unter den Sahaba, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Die Gelehrten sind dementsprechend auch unterschiedlicher Ansicht über eine Person, die verstirbt, obwohl sie die Möglichkeit gehabt hatte, die Hajj zu vollziehen. Und die erste Ansicht besagt, dass diese Person als Kafir stirbt. Und das ist die Ansicht von Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala, dem zweiten Khalifa. Er sagte, möge Allah mit ihm zufrieden sein, man mata wa huwa musirun lam yahujj falyamut ala ayyi shay'in ala ayyi halin sha'a yahudiyan aw nasraniyan. Und diese Überlieferung ist authentisch. Er sagte, radiallahu anhu, wer stirbt, obwohl er die Möglichkeit hatte, die Hajj zu vollziehen, und sie trotzdem nicht vollzogen hat, er darf sich aussuchen, in welchem Zustand er sterben möchte. Wenn er will, kann er als Jude sterben, wenn er will, kann er als Christ sterben. Der Hadith ist in Musannaf ibn Abi Shayba überliefert. Al-Bani sagte in Al-Da'ifa, dass der Isnad Hassan ist. Zumindest die Überlieferung von Al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala. Die zweite Ansicht unter den Gelehrten ist, dass diese Person ein Sünder ist und trotzdem Muslim ist. Und das ist die Ansicht der überwiegenden Mehrheit unter den Gelehrten. Sie betrachten den Kufr in dieser Ayah als eine kleine Form des Kufr und nicht als eine große Form des Kufr. Und sie haben verschiedene Beweise, unter anderem den Beweis von die Aussage von Abdullah ibn Shaqiq al-Uqaydi, rahimahullah ta'ala. Er sagte auf Arabisch, kana ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. عبد الله الشقيق und der Tabi'in, er sagte, die Freunde Muhammads sallallahu alaihi wasallam betrachteten die Unterlassung keiner Tat als Unglaube, als Kufr, außer dem Salah, außer dem Gebet. Dieser Hadith ist in Tirmidhi überliefert worden und er befindet sich auch in Sahih Tirmidhi. Und diese Überlieferung weist darauf hin, dass die Sahabe der Ansicht waren, dass die Unterlassung der Hajj oder des Fasten oder der Zakat kein Kufr ist, in dem Sinne, dass diese Person dadurch seine Religion verlässt. Aber wir müssen, also um genau zu sein, diese Aussage ist nicht so pauschal zu sehen, denn wir haben ja gerade gesehen, dass Umar ibn Khattab anderer Meinung war. Ja? Und deswegen, manche Gelehrte stützen sich auf diese Überlieferung in Bezug auf die Hajj. Und wir sagen, diese Aussage ist nicht astrein, denn nicht alle Freunde des Propheten sallallahu alaihi wa sallam waren dieser Meinung, sondern alle, von denen Abdullah ibn Shaqiq mitbekommen hat. Das ist die eine Sache. Auch gibt es Gelehrte, die sich auf diese Aussage stützen, umgekehrt, und sagen, dass die Sahaba sich darüber einig waren, dass die Unterlassung des Gebetes Unglauben darstellt. Auch diese Sache, sagen wir, ist nicht astrein, denn Abdullah ibn Shaqiq kann nur von denjenigen Sahaba sprechen, die er erlebt hat und mitbekommen hat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.